die göttliche komödie von dante die hölle siebenter gesang pape satan pape satan aleppe begann nun plutus mit der rauhen stimme und mich zu stärken sprach der edle weise der alles wußte laß nicht schaden bringen dir deine furcht welch eine macht er habe nicht wehrt er dir den fels herabzusteigen zu jenem zorngeschwollnen antlitz wandt er sich drauf und sprach verfluchter wolf verstumme verzehr mit deiner wut dich in dir selber nicht sonder ursach wandeln wir zur tiefe dort in der höh beliebt's so wo die rache der stolzen buhlschaft michael genommen gleichwie die von dem wind geblähten segel umwickelt fallen ward der mast zerschmettert so viel zu boden hin das grause untier so stiegen wir zum vierten abgrund nieder mehr von dem riff der schmerzen hinterlegend das alle weh der welt in sich verschließet o ewige gerechtigkeit wer häufte so viele mühn als ich gesehn und peinen was richtet eigne schuld und so zugrunde gleichwie die flut dort über der charybdis sich mit der andern bricht an der sie brandet so muß sich hier das volk im reigen drehen vielmehr als anderswo sah ich des volks hier von dieser seit und jener unter lautem geheule lasten wälzend mit den brüsten sie stießen aneinander und drauf kehrte allda sich jeder wieder rückwärts schreiend was kargst du und was machst du tollen aufwand so kehrten durch den finstern kreis sie wieder zu jeder hand bis sie genüberstanden ihr schimpflich lied von neuem anzustimmen dann wandte jeder wenn er seinen halbkreis zurückgeleget sich zum andern kampfplatz und ich der schier das herz zerknirscht drob hatte sprach meister jetzt erklär mir wer dies volk sei und ob sie alle pfaffen sind gewesen die mit der glatze hier zu unsrer linken und er zu mir schwachsichtig waren alle am geiste so in jenem ersten leben das dort mit rechtem maß sie nie gespendet wohl deutlich sagt es ihrer stimme kläffen wenn sie im kreis an die zwei punkte kommen allwo der gegensatz der schuld sie scheidet sie waren pfaffen die der haar bedeckung am haupt entbehren päpst und kardinäle in denen geiz sein übermaß verübet und ich o meister unter dem gelichter sollt ich bedünkt mich manche wiederkennen die unrein waren von dergleichen übeln und er zu mir leere schlüsse machst du ihr ruhmlos leben das sie so besudelt läßt sie für das erkennen jetzt im dunkeln. So stoßen ewig sie nun aneinander und werden aus dem grab einst auferstehen, die mit geschloßner faust, kahlköpfig jene. Schlecht geben und schlecht sparen brachte einst sie ums schöne Leben und in diese Kämpfe, an denen ich kein Wort mehr will verschwenden. Sieh hier, mein Sohn, wie kurz die Posse dauert der Güter, die Fortunen anvertraut sind, um deren halber sich die Menschen raufen. Denn alles Gold, das unterm Mond sich findet und je sich fand, nicht einer einz'gen könnt es aus diesen müden Seelen Ruh gewähren. Mein Meister, sprach ich, sag mir noch, Fortuna, die du berührt, wer ist sie, dass die Güter der Welt sie also hält in ihren Klauen? Und er zu mir: Blödsinnige Geschöpfe, wie groß ist doch die Blindheit, die euch schadet! Jetzt will ich, dass du ganz mein Wort erfassest. Er, dessen Wissen alles übersteiget, erschuf die Himmel und gab ihnen Führer, dass allen Teilen alle Teile schimmern, auf gleiche Weise rings das Licht verteilend. So ordnet er den irdschen Schimmern gleichfalls gemeinsam eine Schaffnerin zur Führung, damit zu rechter Zeit die eitlen Güter von Volk, von Stamm zu Stamme wandern, trotz allem Widerstand der Menschen Klugheit. Drum herrschet ein Volk und das andere welket dahin, gemäß dem Richterspruche jener, die wie im Gras die Schlange bleibt verborgen. Nicht kann ihr euer Wissen widerstehen, in ihrem Reich, gleich wie die andern Götter in ihrem, ordnet, richtet und vollführt sie, und nimmer haben Stillstand ihre Wechsel, Notwendigkeit, Leitflügel ihr. Denn bald kommt ein anderer, den der Reihe losgetroffen. Das ist sie, die so oft ans Kreuz geschlagen, von denen selbst wird, die sie loben sollten, doch sie durch ungerechten Tadel schmähen. Doch selig in sich selbst hört nichts davon sie und dreht mit andern Urgeschöpfen fröhlich still ihre Kugel hin, in sel'ger Wonne. Jetzt steigen wir zu größern Leiden nieder. Die Sterne, die bei meinem Ausgang stiegen, sie sinken schon, nicht länger ziemt's zu weilen. Den Kreis durchschritten wir zum andern Ufer, bis über einen Quell, der kocht und dann sich durch einen Bach, der ihm entspringt, ergießet. Sein Wasser war viel dunkler noch als Purpur und, von der grauen Flut begleitet, kamen hernieder wir durch einen Pfad des Grausens. Es bildet einen Sumpf, der Styx genannt wird, der Trauerbach, wenn er zum Fuß herabkommt des gräulich unheilvollen Felsgestades. Und ich, der aufmerksam stand im betrachten, sah schlammbedecktes volk in dieser lache, nackt insgesamt und mit erzürntem antlitz, die schlugen nicht allein sich mit den händen, auch mit dem haupt, der brust und mit den füßen, stückweise mit den zähnen sich zerfleischend. Der gute Meister sprach: Mein Sohn, hier siehst du die Seelen derer, die der Zorn besiegte, und auch will ich, daß für gewiß du glaubest, daß unterm Wasser Volk ist, welches seufzet und Blasen treibt auf seiner Oberfläche, wie dich der Blick lehrt, wo er hin sich wendet. Versenkt im Sumpfe rufen sie. Wir waren trüb in dem süßen, sonnenheitern Luftkreis, da schleichend Feuer uns im Innern qualmte. Uns selbst betrüben wir im schwarzen Schlamm jetzt. Sie gurgeln dieses Lied in ihrer Kehle, weil sie's mit klarem Wort nicht sagen können. So kreisten wir um einen großen Bogen der Pfütze zwischen Moor und festem Riffe, den Blick auf jene, die den Schlamm verschlucken, zu eines Turmes Fuß zuletzt gelangend. Ende von siebenter Gesang.